Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für die Piraten hat Herr Kollege Lammler das Wort. So, kommen wir zum Sport, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Das Jahr 2012 war aus sportlicher Sicht für NRW, auch in Hinblick auf die Olympischen Spiele, ein sehr erfolgreiches Jahr. Und auch in der vorgestellten kleinen Regierungserklärung, Frau Schäfer, lesen wir einige ambitionierte Schwerpunkte heraus. Dazu gehört zum Beispiel so Sätze wie Sport für alle, Kinder und Jugendliche als besondere Zielgruppe. Wir lesen dort von den Integrationspotenzialen des Sports, das Festhalten an der Sportpauschale und die Zusammenarbeit mit dem Landessportbund sowie das vielschichtige Fördersystem für Spitzensportathleten. Hört sich alles ziemlich toll an, muss man auch sagen. Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich mit den anderen Bundesländern mit ziemlich hoher Kompetenz ausgestattet. Das unter anderem ist ein Verdienst des sehr gut organisierten Landessportbundes, der sportwissenschaftlichen Institute und nicht zuletzt der über 20.000 größtenteils ehrenamtlich organisierten Sportvereine. Das ist nämlich die Wurzel, das ist das Kernpotenzial des Sports und zwar seit Jahrzehnten. Wir müssen versuchen, dieses Kernpotenzial für andere Bereiche nutzbar zu machen. Es muss gelingen, auf der einen Seite die Kernstrukturen zu stärken und auf der anderen Seite neue Perspektiven zuzulassen, um nicht von der gesellschaftlichen Veränderung überholt zu werden. Es muss gelingen, dass Integration und Inklusion im Sport nicht nur Worthülsen bleiben, sondern mit Inhalten gefüllt werden. Es muss auch gelingen, über die Sportförderung ein Bewusstsein für gesundheitsfördernde Maßnahmen zu schaffen. Und damit meinen wir nicht dieses plakative Verweisen auf diese Floskel, man müsse mehr Sport treiben, dann würde man gesund bleiben. Das ist einfach zu wenig. Vielmehr muss es eine ehrliche Debatte über folgende Fragen geben. Was können Vereine im Kontext sozialer Integration und gesundheitsfördernder Maßnahmen leisten und wo kann gezielt unterstützt werden? All diese Aufgaben, getreu dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn, dem Landessportbund zu übertragen, kann hier keine Alternative im Sinne einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Sportförderung sein, meine Damen und Herren. Kinder und Jugendliche werden als besondere Zielgruppe immer wieder hervorgehoben. Und das ist richtig und wichtig. Als Beispiel mal die 500 Bewegungskindergärten, die im Laufe der letzten Jahre errichtet wurden. Sie sind auf den ersten Blick viel und es ist auch ein guter Ansatz. Bei aber genauerem Hinsehen und einer ehrlichen Debatte sind jedoch andere, vor allem niedrigschwellige Maßnahmen notwendig, um mehr Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern. Grundsätzlich gilt, eine Begeisterung durch niedrigschwellige, leicht zugängliche Sportangebote ist der Schlüssel für eine der sportpolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Aber nicht nur Kinder und Jugendliche sind als besondere Zielgruppen anzusehen. Es gilt gerade im Hinblick auf die Veränderung der Altersstruktur, ältere Personen und Hochbetagte in Bewegung zu halten und Strukturen zu schaffen, die über Seniorenvereine hinausreichen. Das Thema Integration respektive Inklusion ist bei den Piraten tatsächlich ein Dauerthema. Wir sehen, dass es im Sport große Potenziale gibt, um Menschen mit Migrationshintergrund und oder einer körperlichen oder geistigen Einschränkung am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Sportvereine und Migrantenorganisationen können dazu einen großen Beitrag leisten, wenn sie von professionellen Strukturen unterstützt werden. Leistungssport und Breitensport können die mit den gesellschaftlichen Veränderungen einhergegangenen neuen Anforderungen an die Sportförderung nicht zufriedenstellend stützen. Vor diesem Hintergrund ist es eine Sache der Politik, sich für neue Perspektiven zu öffnen. Offene, fernab von Vereinsstrukturen für jedermann frei zugängliche Sportangebote sind ein Weg, auf neue Bedürfnisse einzugehen. Kooperationen sind ein anderer Weg, Vereine und andere Institutionen an Lösungen arbeiten zu lassen. Neue Bedürfnisse, die in der Mitte der Gesellschaft entstehen, aufzugreifen und angemessene Angebote dafür zu entwickeln, sind ein Weg, um mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Dazu gehört es übrigens auch, sich mal anzuhören, was die Fußballfans denn so zu sagen haben, denn diese befinden sich momentan in einer Gewaltdebatte und werden dort stigmatisiert. Das haben wir bereits in den letzten Wochen zweimal gemacht, Herr Jäger. Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe an, hier mitzuarbeiten und Ideen zu entwickeln, um auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts im Sinne des Sports angemessen zu reagieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schäfer. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.